Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Tage, nachdem er Weltgeschichte machte, ist Juri Gagarin jetzt bereit, zum Mars und zur Venus zu fliegen, wenn die kommunistische Partei es verlangt. Wir werden den kürzesten Arbeitstag in der Welt haben. Wir werden das höchste Lebensniveau der Arbeiterklasse haben. Die beiden mächtigsten Männer der Welt lächeln höflich zurückhaltend. Khrushchev wirkt halb so groß und doppelt so dick wie Kennedy. Die Invasion stirbt im Feuer der überlegenen Castro-Truppen. Präsident Kennedy wird das als erste große Schlappe ausgelegt und Fidel Castro verkündet seinen sozialistischen Staat. Ich sehe, wie der Führer der Sowjetunion listig zum amerikanischen Präsidenten hinaufblinzelt. Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und nun stehen wir plötzlich vor einer Stacheldrahtrolle und dahinter noch ein Stacheldrahtzaun. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do. Siegen wir durch die Überlegenheit, durch die moralische und die organisatorische Überlegenheit, durch die Wahrheit der Arbeiterklasse. Der sowjetische Raketenpilot berichtete, wie die Erde aussieht, wenn man sie aus 300 Kilometern Höhe betrachtet. Der Himmel ist dunkel und die Erde ist eingehüllt in eine Aureole bläulichen Lichtes. Kristallklar die Küsten Amerikas. Die Sterne über dem Raumschiff scheinen größer als sonst. Und die Kontinente fliegen mit atemraubender Geschwindigkeit vorüber. Marloff und die Leiche von David Zane Meyrowitz, Regie Jörg Schlüter. Es ist Dienstag 1961. Zumindest behauptet das die Rothaarige in dem gepunkteten Bikini auf meinem Schreibtisch. Aber sie kann sich auch irren. Denn die magere Brünette in den Seidenstrümpfen auf der nächsten Seite beharrt darauf, die Zeit sei einen Monat oder so weitergegangen. Wer weiß? Ich jedenfalls nicht. Jewgeni Marloff, Schnüffler ohne Erwerbstätigkeit. Hier, im Paradies des Volkes, stellt man keine Privatdetektive ein. Denn das Verbrechen ist eine Angelegenheit des Staates. Obwohl es natürlich in der Sowjetunion kein Verbrechen als solches gibt, außer wenn der Staat es einmal richtig findet, das Kind beim Namen zu nennen, aus seinen eigenen, obskuren Gründen. Für uns kleine Leute ist das Verbrechen nichts als eine Illusion. Die Pest der Straßen von Chicago oder Milwaukee, gegen die Madame Moskau geimpft ist. So sitze ich also den ganzen Tag hier und tue nichts als meine Nägel feilen. Und ich habe eben gerade beinahe den Ellbogen erreicht an diesem Dienstag 1961 oder was immer das Datum ist, als... Marloff? Sie haben vielleicht ein Klopfen an der Tür erwartet, aber meine Tür ist vor ein paar Jahren von einer Schar KGB-Zombies eingetreten worden. Und ich habe nicht die Knete, sie zu ersetzen. Ist sonst noch jemand im Gebäude? Meine alte Ma wohnte früher da im Besenschrank, aber ich konnte es mir nicht mehr leisten, sie und die Mäuse zu füttern. Deshalb musste ich sie an den Altwarenhändler abgeben. Immer noch der gleiche alte Marloff. Ich werde mit jeder Minute gleicher und älter, Nikita Sergejewitsch. Diese letzten lieblichen Töne stammten übrigens von Nikita Khrushchev, der, wenn er mich in meinem schäbigen Büro besuchen kommt, ganz dringend etwas von mir will. Welchen dringenden Dienst kann ich ganz dringend für Sie erledigen, Nikita Sergejewitsch? Mit wem reden Sie, Marloff? Ich bin nicht hier. Ich bin nie hier gewesen. Aha. Was ist also der dringende Dienst, den ich Ihnen in dieser meiner Halluzination erweisen kann? Sie sollen eine Leiche beseitigen. Ach, können das nicht Ihre Orang-Utans machen? Die sind weniger unterernährt als ich. Ich brauche ein Hirn, das diese Roboter steuert. Wissen Sie, ich bin immer noch nicht für den letzten meiner Dienste bezahlt worden und ich muss dringend meine Vorräte an Büroklammern und Bürben auffüllen, ohne die ein unbeschäftigtes Detektivbüro, das etwas auf sich hält, nicht auskommen kann. Ich habe Ihnen doch gesagt, Malow, ich bin nicht hier. Ich kann also Ihrem Wink mit dem Zaunpfahl nicht einmal folgen. Halten Sie sich morgen Nacht bereit. Ein Offizier wird Sie abholen. Augenblick mal. Eine Leiche zu entsorgen, das kann Ärger bringen. Kann dann so aussehen, als hätte ich ihr zuvor auch das Leben entsorgt. Sie erteilen mir eine Abfuhr? Wie kann ich Ihnen eine Abfuhr erteilen, wenn Sie gar nicht hier sind, noch je hier gewesen sind? Ich schütze Sie. Mein Wort drauf. Oh ja, das ist Ihr Gewicht in Gold wert. Was in der Tat ein ziemliches Gewicht war. Es war schon Jahre her, seit der Fat Man was von mir gewollt hatte. Und dann meist per Telefon oder Brieftaube. Persönlich in meinem Büro aufzutauchen bedeutete, dass er es vermied, die offiziellen Telefone zu benutzen oder einen Boten zu schicken. Und wenn das mächtigste der hohen Tiere der ganzen Sowjetunion Schiss hatte, hieß das, dass der alte Malow seinen eigenen Arsch gut schützen musste. Als sie mir die Augenbinde abnahmen, sah ich totale Finsternis. Die Gorillas waren dabei, in der unmittelbaren, nasskalten Nähe etwas Schweres zu bewegen. Ich begriff schnell, dass es sich um die Leiche handelte, die Fat Man Khrushchev verschwinden lassen wollte. Genossen, ich dachte, ihr braucht mich, um diese Leiche tragen zu helfen. Wir sagen dir Bescheid, wenn du denken sollst, Malow. Am Widerhall und an dem Salpetergeruch konnte ich erkennen, dass wir uns unter der Erde befanden, weil es mich an die gute alte Zeit meiner 18 Jahre Ferien im Gulag erinnerte. Ich war hier überflüssig. Ich hätte genauso gut in die Stadt gehen können, um ein paar Runden Billard zu spielen. Was sollte ich hier? Irgendwas leuchtete gerade in meinem persönlichen Alarmseismographen rot auf, als... Ich habe mich gefragt, wie viele Male die menschliche Birne es aushält, einen übergezogen zu kriegen, bevor sie durchknallt. Für meine alte Rübe war dieses Mal hier einmal zu viel. Und eine weitere Demütigung, von der ich meinen Enkelkindern eines Tages im Irrenhaus vergnügt berichten würde. Autsch. Es brauchte keine große Intelligenz, um zu erkennen, dass ich hier unten zusammen mit dem Kadaver gefunden werden sollte. So konnte man mich beschuldigen, ihn in eine bessere Welt verfrachtet zu haben, wo immer das sein mochte. Die Affen hatten mir meine geliebte 9mm Luger Parabellum weggenommen und die Tür zu diesem Gewölbe oder Keller, was immer es war, verschlossen. Aber ich fand ein schmales Fenster mit Gitterstäben, zwischen denen ich mich gerade noch durchzwängen konnte. Sobald ich draußen war, hielt ich es für besser, auf allen Vieren bis zur Straße zu kriechen, statt unbekümmert an den Gorillas vorbeizustolzieren, falls die noch in der Nachbarschaft waren. Plötzlich tappte meine Hand auf dem Boden in eine frische Flüssigkeit. Blut war es nicht. Noch sonst etwas Menschliches, dem eklig künstlichen Geruch nach zu urteilen. Nichts, was ich schon mal gerochen hätte. Darum tupfte ich vorsichtshalber mit meinem Taschentuch ein paar Tropfen auf, für den Fall, dass ich es eines Tages genauer wissen musste. Ich schätze, ich hatte etwa 100 Meter zurückgelegt, immer der Flüssigkeitsspur folgend, als sich eine Betonmauer meiner Vorwärtsbewegung entgegenstellte. Ich folgte meiner Nase, um die Flüssigkeitsspur wiederzufinden, die mich, ganz wie erwartet, zu einem frischen Grab führte. Was wollten Sie mir anhängen? Dass ich in dem Keller, der Zelle oder was immer das war, wo man mich hingeschleppt hatte und wo man mich finden sollte, jemanden umgebracht hatte? Aber was hatte dann der Kadaver hier auf einem Friedhof zu suchen, wo ich jetzt buddelte? Statt 100 Meter links auf der anderen Seite der Mauer zu sein, wo ich mit ihm auf frischer Tat ertappt werden sollte. Aber da lag tatsächlich, wie ich vermutet hatte, eine Leiche, die nach dieser ekligen Flüssigkeit stank. Ob der Kerl wohl mit irgendeinem Gift gekillt worden war, von dem nicht einmal ich je gehört hatte? In der finsteren Moskauer Nacht konnte ich den Kadaver nur mit dem Taschentuch über den Fingern betasten, um Fingerabdrücke zu vermeiden. Das Gesicht fühlte sich an wie kein anderes, das ich je berührt hatte. Es hatte Augen, Nase, sogar Lippen, aber es fühlte sich an wie aus Wachs, hart und unelastisch, selbst wenn man die Totenstarre in Betracht zog. Mir war natürlich klar, dass mich das Anzünden eines Streichholzes verraten konnte. Aber ich musste wissen, wer oder was dort schlief. Im Schein des Streichholzflämmchens starrte ich für den Bruchteil einer Sekunde in die nunmehr schon seit 8 Jahren toten Augen des ersten Parteisekretärs Josef Vissarionowitsch Stalin. Plötzlich war mir klar, dass es nicht günstig war, an diesem Ort gefunden zu werden. Mit bloßen Händen schaufelte ich die Erde zurück, bevor ich wieder in den alten Kerker robbte. Dort sollte ich ja offenbar gefunden werden. So hatte es sich jemand ausgedacht. Ja, ich schleppte mich dahin zurück, statt zu verschwinden, was vernünftiger gewesen wäre. Aber nein, weil Malow Malow war und blieb, kroch ich wieder in das schwarze Loch hinunter, in meinem besessenen Streben herauszufinden, wer wohl diese Sündenbock-Komödie ausgeheckt hatte. Mit mir als Hans Wurst Nummer 1. Dir ist ja wohl klar, dass du tief in der Scheiße sitzt, Malow. Mein natürlicher Lebensraum, Nowotny. Immer noch der gleiche Klugscheißer, Malow. Immer noch der harte Bulle, Nowotny. Ich werde mit offenen Karten spielen. Du hast keine mehr. Die Karten sind alle ausgespielt. Wer immer mich reingelegt hat, hat auch dich reingelegt. Ich kenne dich viel zu gut, um glauben zu können, dass du dazugehörst, Nowotny. Du bist zwar ein korrupter Bulle, aber viel zu billig, um mit der Hochfinanz des Kremls zu tun zu haben. Hörst du denn nie auf zu kläffen? Nur wenn mir einer deiner Joker seinen Schuh in den Mund rammt. Ich wusste ja, dass ich nichts von dir kriegen würde, Malow. Darum habe ich deine Aussage schon vorbereitet und werde sie sogar unterschreiben, wenn du das nicht selber tust. Willst du sie erst noch hören? Darf ich wenigstens die Rechtschreibfehler korrigieren? Ich, Jewgeni Malow, arbeitslos. Autsch, unter der Gürtellinie, Nowotny, auch wenn es stimmt. Gestehe in der Nacht des 31. Oktober 1961... Halloween, wie passend. ...gesetzeswidrig in das Mausoleum eingedrungen zu sein, wo die Leichen von Wladimir Iljitsch Lenin und Josef Vissarionowitsch Stalin feierlich aufgebahrt sind und die einbalsamierten Überreste von Stalin auf einen Friedhof in 100 Meter Entfernung innerhalb der Kremlmauern verschleppt zu haben. In der alten Zeit hättest du hinzufügen können, auf Befehl der trotzkistischen Opposition. Malow, hier handelt es sich um Hochverrat. Darauf steht die Höchststrafe. Jemand hat dich verarscht, Nowotny, und mich gleich mit. Du weißt genau, dass das nicht meine Art Ärger ist. Stimmt. Also erwarte ich, dass du mir sagst, wer dein Kunde ist. Verstößt gegen die Schnüfflermoral, Nowotny. Kommt nicht in Frage. Du ahnst wohl nicht, wie schlimm du drinsteckst, mein Freund. Du hast die Gruft nicht nur aufgebrochen und bist eingedrungen. Du hast Stalin versaut. Du wusstest nicht einmal, dass man ihn mit der richtigen Seite nach oben transportieren muss. Du hast die ganze Balsamierflüssigkeit durchgeschüttelt. Man wird ihn noch mal ganz von vorn behandeln müssen, wenn er nicht vorher verrottet. Aha. Möglicherweise zerfällt er inzwischen schon. Balsamierflüssigkeit? Ja. Wir haben genug davon in deinen Kleidern gefunden, um dich 10-mal zu hängen. Tja, es war nicht die erste Nacht, die ich in dem Ljubljanka-Luxushotel verbrachte. Der Ort hatte sich in all den Jahren, seit Genosse Beria für mich eine Suite erster Klasse reserviert hatte, nicht sonderlich verändert. Der Unterschied bestand darin, dass man in der guten alten Zeit grußlos an einen himmlischeren Ort transferiert wurde. Heutzutage behielten sie einen als Gast, manchmal jahrelang, bis sogar die Lieben, was nicht meine Sorge war, es aufgaben, daran zu glauben, einen je wiederzusehen. Wie auch immer. Der Einzige, von dem ich irgendeine Reaktion erwartete, war derjenige, der mich ursprünglich hierher gebracht hatte. Doch während die Jahreszeiten wechselten, erhielt ich nicht das geringste Zeichen vom Fat Man, meinem Auftraggeber. Raus aus den Federn, Marloff. Heute ist der erste Frühlingstag. Und wo ist mein Osterglockensträußchen, Novotny? Wann hast du dich zum letzten Mal rasiert? 1955, glaube ich. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wie sie aussah. Nur, dass sie sich ständig über das Kratzen meiner Stoppeln auf ihrem Unterleib beklagte. Ich habe den Eindruck, es gefällt dir hier. Naja, es liegt einen Punkt über dem Kolyma-Gulag für die Cuisine. Aber dort in Sibirien haben sie 4-Sterne-Latrinen. Verschwende deine Zeit nicht damit, mir den Arsch zu lecken, Novotny. Ich werde dir nicht sagen, wer mein Kunde ist. Das will ich gar nicht mehr wissen. Wie kommt das denn? Weil das Entfernen von Stalins Leiche aus dem Mausoleum inzwischen offiziell gutgeheißen worden ist. Von wem? Dem ersten Parteisekretär, Chruschtschow. Vom Fat Man? Durch offizielles Dekret. Das weitere Aufbewahren von Stalins Sarkophag im Mausoleum wird als unangemessen betrachtet, da Stalins ernste Verstöße gegen Lenins Prinzipien, namentlich Machtmissbrauch, Massenunterdrückung von ehrbaren Sowjetbürgern und andere Aktivitäten in der Periode des Persönlichkeitskultes, es unmöglich machen, die Totenbahre mit seiner Leiche in Wladimir Iljitsch Lenins Mausoleum zu belassen. Na gut, dann bin ich also frei. Noch nicht, Marloff. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, du arbeitest für mich. Ich habe meine Bullendienstmarke vor 20 Jahren mit dem Kirov-Fall abgegeben, Novotny. Ich bin selbstständig. Freelance. Freiberufler. Genau das will ich. Do-it-yourself-Insider-Information. Ich verstehe nicht. Das ist eine Staatsangelegenheit. Geheim. Die wollen da keine Bullen drin verwickelt sehen. Doch, Marloff. Sie haben von ganz oben eine Ermittlung angeordnet. Jemand ist in das Mausoleum eingebrochen und hat eine Leiche die Straße runtergeschleppt. Das ist ein Verbrechen, auch wenn sie es nachträglich legalisiert haben, indem sie den Transfer offiziell billigen. Und zurzeit habe ich nur einen einzigen Verdächtigen. Es sei denn... Es sei denn... Du lieferst mir einen anderen, sagen wir in 1 bis 2 Wochen, spätestens. Und wenn nicht? Wird der Verdächtige Nummer 1 für einen langen Urlaub in die Hölle fahren? Ich glaube nicht, dass der Fat Man es zu schätzen weiß, wenn du dich in seine Angelegenheiten einmischst. Chruschtschow? Warum denn nicht? Er ist doch derjenige, der die Ermittlungen angeordnet hat. Es war also alles ganz einfach. Ich brauchte nur im Auftrag des neuen Kunden über meinen alten Kunden zu ermitteln, der in Wirklichkeit mein alter Kunde war. Ich brauchte nur meinen alten Kunden, meinem neuen Kunden auszuliefern, der, das dürfen wir nicht vergessen, mein alter Kunde war. Natürlich ohne meinem neuen Kunden die Identität meines alten Kunden preiszugeben. Das wäre unmoralisch. Nichts leichter als das. Und darüber hinaus hatte Novotny recht. Während meiner Abwesenheit war in Moskau der Frühling eingezogen. Ölpfützen im Rinnstein, abgehackte Baumäste säumten die Gehwege, unerwünschte Blumen sterben in den Leichenhallen und Rasierklingen scharfes Eis beißt einem ins Gesicht. Es war großartig, aus dem Gefängnis zurück im Paradies zu sein. Doda Abramowna? Ich kaufe keine gebrauchten Staubsauger. Ich habe gesagt... Doda Abramowna, schauen Sie auf den Boden. Was sehen Sie? Einen Fuß in meiner Tür. Und das ist meiner und noch dazu Teil des einzigen Paares, wo die Sohle noch dran ist. Ich möchte sie mir nicht ruinieren, indem ich den ganzen Nachmittag ihre Tür offen halte. Das würde mich böse machen. Sie sehen gar nicht schlecht aus. In meiner Jugend hätte ich sie reingelassen. In Ihrer Jugend wäre ich noch nicht geboren gewesen, Doda Abramowna. Kommen Sie zur Sache. Ich habe ein paar alte Ausgaben der Pravda durchgeblättert und... Sie können lesen? Nun, ich muss mit dem Zeigefinger über die Worte fahren, um sicher zu sein, dass es das bedeutet, was es zu bedeuten scheint. Was sowieso nicht immer das Gleiche ist, wenn man die Pravda liest. Was zum Teufel wollen Sie? Und bin auf eine Rede gestoßen, die vor nicht allzu langer Zeit beim 22. Parteikongress im Oktober 1961 von einer gewissen Dora Abramowna Lazurgina gehalten wurde. Ich werde sie Ihnen vorlesen. Lenin ist immer in meinem Herzen. Genossen, ich habe die schwierigsten Augenblicke überleben können, nur weil ich Lenin in meinem Herzen trug. Und ihn immer um Rat gefragt habe, was ich tun sollte. Gestern habe ich ihn um Rat gefragt. Er stand vor mir, als wäre er lebendig. Und er sagte, es ist unangenehm, in meinem Mausoleum neben Stalin zu liegen, der Partei so sehr geschadet hat. Na und? Wer hat Sie veranlasst, diese Rede zu halten? Iljitsch. Iljitsch wer? Wladimir Iljitsch Lenin. Der ist seit 40 Jahren tot. Was ändert das? Nur eine Kleinigkeit. Aber, Dora Abramowna, finden Sie es nicht auch ein bisschen komisch, dass 36 Stunden, nachdem Sie diese Rede öffentlich gehalten haben, Stalins Leiche aus dem Mausoleum verschwindet, wo sie 8 Jahre lang Lenins Mitbewohner war? Das hat man uns gelehrt, uns alte Bolschewiken. Zuerst kündigt man das Ereignis an und dann geschieht es. Auf diese Weise vermeidet man den Überraschungseffekt. So, als würde ich ankündigen, dass am 21. März 1962 um 15 Uhr ein gewisser Detektiv Marlow seinen Schuh aus Dora Abramowna Lazurginas Tür zog, bevor sie vor seiner Nase zugeknallt wurde. Diese alte rote Hexe wusste, wer ich war, ohne dass ich mich ihr vorgestellt hatte. Dann hieß das, dass sie auch gewusst hatte, dass ich kommen würde. Je mehr ich in diesem Misthaufen herumstocherte, desto mehr stieg mir der Gestank in die Nase. Zur Hölle mit Nowotny und seinen Drohungen. Ich würde zum ersten Mal seit einem halben Jahr zu Hause schlafen. Und alles, was ich mir ausmalen konnte, war, dass mir die Rothaarige aus dem Kalender in meinem Büro ein dampfend heißes Bad bereiten und zum Dessert mit lackierten Fingernägeln lindernde Salben auf meinen geschundenen Leib auftragen würde. Dazu einen Samovar voll armenischen Cognacs, was mir helfen würde, in die süßen, weichen Zuckerwolken der Nacht zu taumeln. Es war der richtige Schlüssel für die richtige Wohnung. Zumindest war er es vor 6 Monaten noch gewesen. Aber er passte nicht mehr. Ein Instinkt, den ich schon vor meiner Geburt besaß, ließ mich in mein Halfter greifen. Aber verdammt, ich hatte in jener Nacht, als die KGB-Gorillas mich verprügelt hatten, meine alte Luger-Pistole im Lenin-Mausoleum verloren. Wie gedankenlos von mir. Ich würde anrufen und höflich darum bitten müssen, dass sie mir doch am Morgen ein Diener in einer Limousine vorbeibringen solle. Im Moment musste ich aber all meinen Geist aktivieren, der noch in meinen müden Fäusten vorhanden war. Marlow, bitte, was immer Sie tun, benehmen Sie sich nicht wie Marlow. Keine Tricks, keine Gewalt, sonst kriege ich noch einen Herzschlag oder zumindest einen Leistenbruch, wie ich Sie kenne. Sie haben Glück, dass Sie es sind, Nikita Sergejewitsch. Jeder andere hätte jetzt schon 2 gebrochene Arme. Was tun Sie in meiner Wohnung? Ich dachte, wir sollten Ihre Heimkehr aus dem Sommerlager feiern. Während der ganzen Zeit kein Wort von Ihnen. Sie haben mich in einem Moskauer Knast verrotten lassen. So war das nicht abgemacht. Ich musste Sie zu Ihrem eigenen Schutz dort lassen. Die hätten sonst irgendeinen Vorwand gefunden, Sie beiseite zu schaffen. Wer sind die? Ich dachte, das wäre Ihre Operation. Das dachte ich auch, als ich meine Männer losschickte, Sie abzuholen. Hören Sie, Sie wissen, dass Marlow es nicht locker hinnimmt, wenn man ihn zur Voodoo-Puppe macht. Nicht mal, wenn es der allergrößte Elefant der kommunistischen Partei in ganz Moskau tut. Sie haben mich in dieses Loch geschickt, damit ich einen Job für Sie erledige. Und dann knüppeln mich Ihre KGB-Zombies nieder und verkleiden mich als Sündenbock. Nur das waren nicht meine Zombies. Die Männer, die ich losgeschickt hatte, Sie in Ihrem Büro abzuholen, sind nie angekommen. Das waren nicht meine Leute. Wer dann? Ich engagiere gerade den berühmten Detektiv Marloff, um das herauszufinden. Mein Geldbeutel lacht auf dem ganzen Weg zum Armenhaus. Haben Sie Dora Abramowna angekündigt, dass ich kommen würde? Lazurkina. Die rote Hexe. Niemals. Nun, irgendwer hat ihr den Tipp gegeben. Und sie schien über die Leichenbeseitigung Bescheid gewusst zu haben, bevor es passiert ist. Meinen Sie, sie hat etwas damit zu tun? Dora? Die muss ja jetzt mindestens 150 sein. Was bedeutet, dass sie nichts mehr zu verlieren hat. Ich hatte zum letzten Mal vor 6 Monaten geschlafen. Jetzt, nach dem Wodka mit Fatman Khrushchev, war ich reif für mindestens 72 Stunden am Stück im Bettchen. Und mein rothaariges Kalendermädchen rieb mich nicht nur sehr gekonnt mit Safranöl ein. Sie kletterte auch in das Boot und schaukelte es sanft auf den Wellen der besänftigten, smaragdenen nächtlichen See. Ich hatte also alles, was ich brauchte, um selbst Ali Baba neidisch zu machen. Außer meiner 9mm Luger Parabellum, meinem treuen Teddybär, der immer unter meine rosige Wange gekrochen war, um mir auf dem Weg ins Traumland gute Dienste zu leisten. Wenn Sie keine Frau sind, scheren Sie sich zum Teufel. Ich bin nicht einmal ein Chorknabe, Marloff. Steh auf, ich will dich sehen. Ich werde meine Sekretärin bitten, dir einen Termin außerhalb der Bürostunden für den 1. April zu reservieren, Nowotny. In einer halben Stunde. Im Mausoleum. Jesus Maria, wie unromantisch, Nowotny. Kann sich die Staatspolizei für ein solches Rendezvous nicht einmal eine Hotelsuite leisten? In einer halben Stunde in Lenins Schönheitssalon. Oder in einer Stunde im Lubjanka-Gefängnis. Du hast die Wahl, Marloff. Wenn ich je aus diesem Treibsand freikomme, Nowotny, dann werde ich dir eine Rechnung auf Rückerstattung von verlorenem Schlaf zukommen lassen. Du kommst da niemals raus, Marloff. Du bist für die ganze Tour gebucht. Ich wette, du warst wieder in der Krypta. Tja, es ist wahr, ich habe eine Schwäche für die Atmosphäre, die vornehmen Gardinen und die warme Kaminfeuerstimmung zu Füßen von Lenins Leiche. Ich bin trotzdem überzeugt, dass du hier warst. Um was zu tun? Belanglos. Aber bevor ich dich verhafte, will ich eins wissen. Wer sind deine Komplizen? Wie heißt es doch so schön in westlichen Krimis? Ich will meinen Anwalt sprechen. Du bist in der verdammten UdSSR, Marloff, nicht in irgendeinem Westkrimi. Selbst in der verdammten UdSSR habe ich ein Recht zu wissen, was ich getan habe. Das heißt, was ich angeblich getan haben soll, falls ich es wirklich je getan habe. Ja, dann schau mal da herüber. Ja, ich sehe. Stalins Kadaver liegt also wieder an seinem angestammten Platz. Und? Er sollte eigentlich ein Stück die Straße runter, 1,5 Meter unter der Erde sein. Und? Du hast ihn zurückgebracht und wieder hier neben Lenin platziert. Hör mal, ich bin erst heute früh aus deinem vergitterten Gästehaus ausgezogen. Wie könnte ich denn heute Nachmittag mit sowas beschäftigt gewesen sein? Das ist es ja, Marloff. Während der ganzen Zeit, wo du im Knast warst, ist nichts passiert. Kaum bist du draußen, hoppla, da geht's wieder los. Aber was ich wirklich wissen möchte, ist, wie du dein Meisterstück hingekriegt hast und was das zu bedeuten hat. Meisterstück? Mindestens 20 Moskauer bezeugen gesehen zu haben, wie er am frühen Nachmittag hier in diesem Viertel so, als wäre er auf einem Spaziergang. Wer? Stalin. Verarsch mich nicht, Nowotny. Ich habe eidesstattliche Erklärungen von Leuten, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Stalin läuft auf der Straße rum? Ja, in seiner Generalissimo-Uniform, genau wie du ihn dort in seinem Sarkophag liegen siehst. Nowotny. Was um alles in der Welt soll ich denn damit zu tun haben? Das sollst du mir sagen, Marloff. Seltsamerweise hatte Stalin eine 9mm Luger Parabellum bei sich. Was für ein Zufall, was? Die einzige, von der wir in ganz Moskau wissen, gehört dir. Ach so habt ihr euch das vorgestellt. verstehe. Ich wusste, dass mich aus diesem Netz nicht mal mehr der Fatman befreien konnte. Einbalsamierte Leichen wie Schachfiguren rumzuschieben war eines, aber sie zum Leben zu erwecken und damit die ehrbare Bürgerschaft zu erschrecken, das war noch mal etwas ganz anderes. Und es handelte sich nicht um irgendeinen Kadaver. Die Leiche Nummer 1 oder Nummer 2, je nach Religionszugehörigkeit, wandelte im Paradies des Volkes. Marlows sprichwörtliche ewige Glückssträhne hatte dafür gesorgt, dass Nowotny nur einen Mann zur Verstärkung mitgebracht hatte. Und der Typ bewachte oben die Tür. Es tat mir leid, den Polizeiinspektor in den Schlaf lullen zu müssen. Und dann seinen Leutnant die Mausoleumstreppe runterzuschubsen, damit er ihm im Nirvana Gesellschaft leistete. Aber das Schicksal pflegte mir keine akzeptablen Alternativen zu schenken. Hören Sie, Dora Abramowna, versuchen Sie nicht... Hallo? Kann ich Ihnen behilflich sein? Marlows ewiges Pech stand in der Tür. Die alte bolschewistische Hexe musste eine Mixtur aus Dämonenrum und Froschpisse getrunken und dreimal Heil Lenin gesagt und ihren hammer- und sichelförmigen Besenstiel geschwungen haben. Sie hatte sich in Greta Garbo verwandelt. Was kann ich für Sie tun? Es würde 3 Wochen dauern, diese Frage zu beantworten, Pussycat. Und ich müsste meinen Dolmetscher bei mir haben, um dir den Sinn meines Stotterns und Sabberns zu erklären. Sie hatten sicher einen Grund, herzukommen. Naja, um ehrlich zu sein, habe ich, als ich letztes Mal hier war, ein Stück von meinem Lieblingsfuß in der Lücke zwischen der Tür und dem Türrahmen gelassen. Und ich unterziehe mich nun aus purer Nostalgie einer Pilgerfahrt zu diesem Ort. Laden Sie sich immer selber in fremde Wohnungen ein? Das hängt davon ab, ob Sie zu Hause sind oder nicht. Und servieren Sie sich immer selber einen Drink in andere Leute Haus? Nur wenn ich ein Glas finde. Sie nehmen sich Sachen raus? Nach meinem letzten Empfang hier im Haus hielt ich es für besser, nicht auf eine Einladung zu warten. Mama. Mama? Wie konnte ein solcher Skorpion einen Schmetterling wie Sie ausbrüten? Wahrscheinlich bin ich nach meinem Vater geraten. Übrigens, wo ist Mama heute Abend? Da ist eine Versammlung des Zentralkomitees. Was für ein Glück für uns. Wieso? Sowas dauert. Sie wird tagelang nicht nach Hause kommen und da haben wir Zeit. Ja? Ja, Zeit, ein paar Fragen zu stellen und für Antworten zu sorgen. Zum Beispiel? Ich wüsste gern, wer die Rede über Stalin und Lenin für Dora Abramowna geschrieben hat. Mama schreibt alle ihre Reden selbst. Nicht diese. Sie hat sie mir wortwörtlich aufgesagt, so wie sie in der Pravda stand. Nicht ein Komma am falschen Platz. Na und? Man hält keine parlamentarische Rede und zitiert sich selber später Wort für Wort. Sie hatte auswendig gelernt und dann rezitiert, was jemand sie gezwungen hat zu sagen. Nun. Sie sind echt clever. Sonst noch Fragen? Ja. Sie haben mir nicht gerade den Zutritt hier verwehrt. Lassen Sie immer Fremde in diese Wohnung? Sie schienen sich hier auszukennen. Ich hielt Sie für einen Bekannten von Mama. Falsch, Pussycat. Irgendjemand hat dir gesagt, dass ich kommen würde. Lass mich los! Erst wenn du das Messer loslässt, Pussycat! Sie tun mir weh! Keine Angst, Pussycat. Sobald ich dir die Arme gebrochen habe, gehe ich direkt zur Beichte. Ich hatte geträumt, dass diese Arme heute Nacht zu einem besseren Zweck gebraucht würden. Aber das werden wir uns aufheben müssen, bis man dich aus dem Krankenhaus entlässt. So. Und jetzt werde ich versuchen, mich daran zu erinnern, wie man bis 10 zählt. Aber ich könnte mich schon bei 4 vergessen. Wer hat dich hergeschickt? 3? KGB! Zu einfach, Schätzchen. Jeder ist vom KGB. Ich will Namen hören. 6. 7. Haben Sie mir nicht gesagt? Ich schwör's, ich bin ein Kurier. Wer spielt Verstecken mit Stalins Leiche? Raus damit! Oder ich kümmere mich um dein hinreißendes Zahnpasta-Lächeln. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ich weiß nur, dass sie Dadaev benutzt. Wer ist Dadaev? Ludmilla. Sie war einfach ohnmächtig geworden, glücklicherweise. Wenn sie bei Bewusstsein geblieben wäre, hätte ich sie verletzen können. Ich riss also die Satinlaken der alten Hexe in Streifen und fesselte die süße Ludmilla an das Heizungsrohr. Dann zog ich sanft den Stecker der Telefonleitung aus der Wand. Mir war klar, dass mich die Hintermänner vor dem Haus erwarten würden. Also kletterte ich aufs Dach und ließ mich an einem Abflussrohr auf die nächtliche Straße hinuntergleiten. Eine einsame Straßenbahn kam die Straße entlang auf dem Weg hinaus in die Außenbezirke der Stadt. Mit ein bisschen von Malofs sprichwörtlichem Glück könnte ich in ein paar Tagen in Kiew oder Minsk sein, wenn ich mich unscheinbar machte und mich im Dunkeln an einen Güterwagen klammerte. Dann Namen ändern, neuer Haarschnitt, vielleicht eine feste Freundin. Oh, Freiheit! Aber ein Name drängte mich, die Straße zu überqueren, wo die Straßenbahn Richtung Moskau in ungefähr 1 Stunde oder 3 vorbeikommen würde. Ein Name, Dadaev. Und da war Marlow, der unverbesserliche, lebenslängliche Hans Wurst, der zu einem ungeplanten Rendezvous mit einer unbekannten Person an einem unbekannten Ort zu einer unbekannten Zeit zurück in die Stadt schlich. Das Mausoleum wurde jetzt von der Frontseite her bewacht, was mir kaum eine andere Wahl ließ, als durch das schmale Gitterfenster zu kriechen, durch das ich in jener ersten Nacht rausgekrochen war. Zum Glück erlaubte es meine Lubjanka-Schlankheitsdiät, es diesmal mühelos zu tun. Ich brauchte nicht lange, um zu bestätigen, was ich schon vermutet hatte. Stalins Leiche war nicht mehr hier, wie heute Nachmittag noch. Nahe genug an dem benachbarten Sarg, um mit Lenin Backe-Backe-Kuchen zu spielen. War er offiziell fortgebracht worden, wie Chruschtschow angeordnet hatte? Oder wanderte er wieder durch die Straßen auf der Suche nach einer anständigen 5-Kopeken-Zigarre? So oder so musste ich ihn finden, weil er nicht nur meine Luger Parabellum, sondern auch den Schlüssel zu meiner Schuldlosigkeit bei sich hatte. Ich war davon überzeugt gewesen, dass die Leiche wieder zurück auf den Kremlfriedhof gebracht worden war. Und tatsächlich war die Kiste hier. Aber in Stalins übergroßem Sarkophag spielten nur ein paar Regenwürmer Würfel, um sich die Zeit zu vertreiben. Ich hörte sie von beiden Seiten des Friedhofs näher rücken. Ich hätte entkommen können, wenn ich mich hinter einem der Granitgrabsteine eines dieser überdekorierten Weltkriegsmarschalle versteckt hätte. Dafür hatte ich genug Zeit, ohne entdeckt zu werden. Aber mein Ziel war nicht davon zu kommen, sondern zu warten, dass er auftauchte. Warten, dass Stalin von seinem nächtlichen Bummel inmitten des Rotlichtviertels zurückkäme. Früher oder später würde er wiederkommen und seinen Ruheplatz reklamieren. Ich rechnete fest damit. Es war meine allererste Nacht in einem Sarg. Gar nicht so schlecht. Wenn ich noch einen Fetzen von Selbstachtung gehabt hätte, hätte ich mich gefragt, was zum Teufel ich dort machte. Aber mein armes Hirn brauchte sämtlichen Sauerstoff, den es kriegen konnte. Jemand kam, um sich zu mir zu gesellen. Wie sehr ich jetzt meine alte Luga vermisste und wie nackt und verwundbar ich mich ohne sie fühlte. Aber ein Mondstrahl streifte die Wange meines Gegners von Zeit zu Zeit Schon schlitzten mir die scharfkantigen Orden seiner Uniform Fetzen aus der Haut und ich musste mich daran erinnern, dass ich nicht betrunken war, sondern dass ich mit dem Vater des Volkes persönlich kämpfte und mit meinen Fingern die Kehle von Josef Stalin umklammerte. Schnell! Sie kommen! Machen Sie um Himmels Willen den Sargdeckel zu! Wissen Sie, früher oder am liebsten noch früher will ich meine Luger zurückhaben, Dadaev. Die werden Sie sich holen müssen. Das wird nicht so leicht sein. Ich bin Berufsringer gewesen. Darum brauche ich noch eine kleine Ruhepause, bevor ich es tue. Gut. Kleine Pause. Dann töte ich Sie. Haben Sie was zu rauchen? Hier drin? Das ist ziemlich unvorsichtig. Schatz, egal. Ich muss nachdenken. Dafür ist hier drin auch nicht genug Platz. Teufel nochmal. Wir könnten eine Party draus machen. Und was geschah dann? Wir waren vier. Wir lösten uns ab bei den öffentlichen Auftritten. In Fahrzeugkolonnen, Politbürositzungen, bei Wochenschauaufnahmen, wo auch immer. Viermal Stalin. Beria hat uns alle vier ausgebildet. Wenn man Stalin den Kreml verlassen sah, dann war ich das. Nicht er. Ich war dazu da, in die Luft gejagt oder ermordet zu werden. Sind Sie dem Oberboss hier persönlich begegnet? Ja. Ich war schon 1945 mit ihm in Jalta. Churchill hat mich am Flugzeug empfangen. Stalin war schon seit 3 Tagen dort und versteckte sich in seinem Hotelzimmer. Sie werden mir sagen müssen, wer mir die Falle gestellt hat, Dadaev. Oh, ich bin nicht sicher, ob ich es Ihnen sagen würde, wenn ich es wüsste. Ich weiß nicht einmal, was ich hier soll. Außer die Straße entlang zu gehen und den gaffenden Idioten zuzuwinken. Und ich bin beauftragt, sie umzubringen, sobald sie auftauchen. Von wem? Oh, oh. Hoch oben. Der Fat Man? Höher. Höher als Khrushchev? Es gibt keinen höheren. Ja, das glaubst du, Kumpel. Wo ist Stalin? Im Himmel. Aha, im Himmel. Verstehe. Himmel. Nicht vergessen, das ist die Wahrheit, Malov. Ich muss wirklich meine Luger wiederhaben, Dadaev. Ich fürchte, es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Frage von Leben und Tod. Ja. Wissen Sie, der Kerl, der mich angeheuert hat, hat die Luger im Mausoleum gefunden. Man hat sie mir gegeben, damit die Bullen denken, sie hätten was damit zu tun. Wenn ich sie damit erschieße, wird sogar ihre alte Großmutter denken, dass Gerechtigkeit gewaltet hat. Sogar mein Erbsenhirn kann sich das denken, Dadaev. Ja, aber was ihr Erbsenhirn nicht weiß, ist, dass diese Luger in der Nacht, in der sie in das Mausoleum eingebrochen sind, 2 KGB-Männer getötet hat. Ach, geben Sie her. Raten Sie mal, wer das wohl getan haben soll. Scheiße. Es ist also besser, wenn Sie mir das Ding überlassen. Außerdem brauche ich die Pistole, um sie zu erledigen. Ach, was soll's. Khrushchev wollte Stalin aus dem Mausoleum schaffen. Es gibt eine starke Opposition dagegen. Manche Leute betrachten es als ein Sakrileg. Zum Beispiel ich. Ich verstehe es noch immer nicht. Was soll das alles, ihn hin und her zerren? Und Sie laufen in seiner Uniform in den Straßen Moskaus. Um Chruschtschow in Verlegenheit zu bringen. Mhm. Das ist alles orchestriert, ja? Der Anfang vom Ende für den Dicken. So, so. Dann wird der Fatman nicht mehr da sein, um mir aus der Patsche zu helfen. Ich fürchte dein. Ich bin also so viel wert wie Rattenscheiße. Naja, das verlangt aber einen allerletzten Schluck. Hm? Was meinen Sie? Ja, warum nicht? Ich hatte ihm den Kiefer eingeschlagen, aber der berühmte Schnurrbart war noch intakt. So oder so war er ja nicht der sprechende Stalin, sondern nur der lächelnde Händeschüttel-Stalin. Er würde seinen Mund im Moment nicht brauchen. Sie waren hinter mir her, aber ich konnte sie in dem unübersichtlichen Friedhofslabyrinth schnell abhängen. Nur die Hunde waren bei mir, begierig darauf, mit mir zu spielen, wie mit einem zerfetzten Gummiball, falls sie mich zu fassen kriegten. Doch in meiner Wut war ich sogar schneller als sie. Bis auf einen von ihnen. Und mir wurde schnell klar, dass er ebenso starrsinnig war wie Malow. Und dass ich den ganzen Weg mit ihm rechnen musste. Den ganzen Weg wohin? Zu Stalin. Nur Stalin konnte mir jetzt noch helfen. Und wenn es mir nicht gelang, blitzschnell seine Leiche zu finden, dann war die meine so viel wert wie Pferdefleisch im Hundehimmel. Was geht hier vor? Komisch, genau die gleiche Frage wollte ich Ihnen stellen. Das ist mein Büro. Und dies ist meine 9mm Luger Parabellum. Ist Ihnen klar, dass Sie damit auf den Präsidenten des Präsidiums des obersten Sowjets zielen? Also, wenn ich mich recht erinnere, habe ich mit dieser gleichen Waffe auf Wyszynski gezielt, den alten Moskauer Staatsanwalt. Und ich habe sie sogar Beria hinters Ohr gedrückt. Und trotzdem bin ich noch immer da und prahle damit. Was macht Sie immun, Herr? Ich habe leider keine Zeit gehabt, Ihren Namen auf der Tür zu lesen, als ich Sie eingetreten habe. Brezhnev. Hören Sie, wer immer Sie sind. Die Bullen und der KGB werden in 2 Minuten hier sein. Genauso lange hat mein Arsch noch zu atmen, was Ihnen etwa 15 Sekunden lässt, um mir zu sagen, wo Stalins Leiche geblieben ist. Was veranlasst Sie denn zu glauben, dass sie hier ist? Das hier, dieses Taschentuch. Sogar nach 6 Monaten riecht es noch immer nach Balsamierflüssigkeit. Und mit diesem Gestank in seinen Nüstern hat dieser treue Schnüffelhund die Spur aufgenommen. Ich musste ihm ein Stück meiner Wade opfern, um seinen verwundeten Stolz zu befriedigen. Aber danach hat er mich direkt zu Ihnen geführt. Das beweist noch nicht, dass die Leiche hier ist. Außer, dass Dadaev mir gesagt hat, sie sei im Himmel. Und hier sind wir im obersten Stockwerk des Kreml. Und ich habe eine Schwäche für Metaphern. Ihre Zeit ist abgelaufen, mein Freund, also... Halt, stopp! Natürlich ist er hier. Nebenan. Und warum? Wir mussten ihn doch irgendwo in Sicherheit bringen, während all diese Grabräuber wild wurden. So, würden Sie jetzt bitte diese Pistole wegtun, Detektiv Marlow? Erst wenn Sie mir sagen, was Sie mit dem Fat Man gemacht haben. Fat Man? Nikita Khrushchev. Er hat plötzlich Urlaub genommen. Auf Dauer? Das hängt von ihm ab. Und was wird aus Stalins Leiche? Die werden wir wieder in seinen Sarkophag legen und für immer unter der Erde lassen. Wozu denn dann dieses ganze Hin und Her? Marlow, Marlow. Man muss mit der Zeit gehen. Der eine steigt auf, weil er den Genossen Stalin aus den Geschichtsbüchern streicht und seinen Leichnam in ein schlichtes Grab an der Kremlmauer steckt. Der andere, weil er ihn wieder rehabilitiert. Alles zu seiner Zeit. Und Ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Marlow, Marlow. Vielleicht sollten Sie sich sicherheitshalber vergewissern, dass er noch intakt ist, der Kadaver. Er hatte ein Leck. Das habe ich ihm verstopft. Sonst noch Fragen? Ja. Warum ich, Genosse Brezhnev? Das sollten Sie sich eher selber fragen, Marlow. Sie scheinen so eine Art zu haben, von der Klippe zu springen und sich erst dann zu fragen, warum Sie den Fallschirm zu Hause gelassen haben. Jeder liebt es, einen Verlierer zu verfolgen. Und Sie sind für diese Rolle geboren. Habe ich recht? Marlow? Sie sind verhaftet. Ja, verdammt, er hatte recht. Dieser Kerl, Brezhnev. Genau für diese Rolle war ich geboren. Jedenfalls nahm Nowotny mir meine Luger wieder ab, was mich in tiefe Melancholie versetzte. Und er behielt mich als seinen persönlichen Gast weitere 6 Monate im Lubjanka-Gefängnis, bis mich eines Tages der Fat Man wieder brauchte und mich rausholte, damit ich wieder mal ohne Fallschirm von einer Klippe sprang. Ja, der Fat Man war immer noch der Boss. Und sollte es auch noch ein Weilchen bleiben, obwohl... Ich bin müde, Marlow. Bald werden Sie mich mit den restlichen Kühen, die keine Milch mehr geben, auf die Weide schicken. Und ich werde nicht einmal die Kraft haben zu protestieren. Früher war das so einfach. Eine Kugel ins Ohr. Heute geht sowas nicht mehr. Sagen Sie mal, wessen Hampelmann bin ich denn diesmal gewesen? Hm? Ihrer oder Brezhnevs? Wer von euch hat mich reingelegt? Und warum? Ach, Marlow, Marlow. Marlow, Marlow hieß, dass es keine Antwort auf meine dumme Frage gab. Und dass ich froh sein konnte, dass mein alter Tuchus noch in Ordnung war, nachdem der kleine Kreml-Scherz nach hinten losgegangen war. Tja, die Zukunft würde ohne den Fat Man niemals mehr so vergnüglich sein. Ich würde die Wodka-triefenden Intrigen vermissen und so absurde Spielchen wie Stalins Leiche von einem Ruheplatz zum anderen und wieder zurück zu transportieren. Diese Zeiten waren schnell vergangen. Und wir würden einer ganz neuen Epoche entgegensehen, wo die Bürokraten Borsalinos trugen und wo man seinen Banker, seinen Broker und seinen Bolschewiken nicht mehr von einem langweiligen Brezhnev unterscheiden konnte. Marlow und die Leiche von David Zane Meyrowitz. Es sprachen Marlow, Udo Schenk, Nikita Khrushchev, Horst Mendroch, Inspektor Nowotny, Wolfgang Rüther, Dora Abramowna Lazurkina, Sigrid Bode, Ludmilla, Kamila Rentschke, Felix Dadaev, Juan Carlos Lopez, Leonid Brezhnev, Bernd Kuschmann, KGB-Mann, Michael Tschekoch. Technische Realisation: Benedikt Bitzenhofer, Barbara Göbel, Rike Wiebelitz und Sebastian Nohl. Musik: Bernd Keul, Martin Kübert, Adrian Ilz und Verena Guido. Regieassistenz: Sascha von Donat. Regie: Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009.